Bayerns Live Talk Radio 0800 5678 111, im WDR Fernsehen und bei 1 Live 0800 5678 111. Freunde, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio, willkommen zu einer neuen Woche. Montagnacht, Freitagnacht. Ihr könnt mich anrufen, wenn ihr gerne mit mir reden wollt. Telefonnummer nochmal 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Erste Anruferin heute Nacht ist Andrea. Und die Andrea ist 35 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo, Andrea. Ja, das Thema ist schon oft bei dir in der Sendung gewesen, aber trifft mich leider auch. Und zwar ist Folgendes: Mein Mann und ich, wir sind seit 8 Jahren verheiratet, haben eine 15 Monate alte Tochter. Und seit 2 Jahren haben wir das Problem, dass mein Mann mir gesagt hat, dass er auch mit Männern Sex hat, haben will, und dass er jetzt vorzieht, meine Tochter und mich zu verlassen und praktisch sein Leben auszuleben. Du sagst, dass er seit 2 Jahren Sex mit Männern hat oder haben will? Hat. Ich habe es praktisch erfahren, wo ich erfahren habe, dass ich schwanger bin. Ach so, das lief dann ja parallel quasi, ne? Deine Schwangerschaft und dass er das dir offenbart hat. Ja. Und er hätte es auch nicht getan, wenn da ihm nicht ein Unglück passiert wäre. Was ist da passiert? Ihm ist ein Kondom geplatzt. Und da hat er Angst gehabt, dass er sich infiziert hat. Und als er erfahren hat, dass ich dann schwanger bin, hat er dann doch Muffe gekriegt und hat es mir dann gesagt. Also ihm ist ein Kondom geplatzt beim Geschlechtsverkehr mit einem Mann? Ja. Ja. Und wie lange lief das da schon? War das kurzfristig erst in die Gänge gekommen oder betrügt er dich schon sehr, sehr lange mit anderen Männern? Also er sagt, dass es seit 2 Jahren ist. Ob 8 Jahre seid ihr zusammen? Ja. Könnte ich mir vorstellen, dass ein Mann als Frau, so etwas sehr, dass das sehr wehtut und sehr, dass man damit schwer umgehen kann. Ja, es ist halt, weil man sich es halt auch schlecht vorstellen kann, weil ich habe halt immer gedacht, naja, da müsste er ja was für die Männer empfinden. Und er sagt halt, nee, wir sind hier, ich wohne in der Nähe von der Schweiz. Und er ist dann halt so rübergefahren und da gibt es wohl Toiletten, wo Männer sich anonym Sex treffen. Und das kennt er halt nicht und weiß halt nicht, ob die gesund sind oder sonst was. Ja, also seine Verbindung mit Männern beziehen sich ausschließlich auf die sexuelle Ebene. Da gibt es keine Liebesverbindungen. Er sagt nein. Bis heute nicht. Nein. Wenn man mit so etwas zum ersten Mal konfrontiert wird, wie du, ich gehe mal davon aus, dass das in der Form zum ersten Mal so war. Ekelt sich das nicht auch ein bisschen, die Vorstellung, da geht mein Mann jetzt in irgendwelche schäbigen Toiletten, die stinken und weiß ich was da alles ist, und damit hat er Sex mit wildfremden Männern? Ja, vor allen Dingen, weil er halt dann auch mit mir in der Zeit auch Sex hatte. Also ich hab's ja gar nicht gewusst, ne? Sonst wäre ich auch nicht schwanger geworden, also. Jetzt muss ich nochmal fragen, Schwangerschaft, du warst schon schwanger, als es dir erzählt hat, ne? So war das. Aber das Kondom war vorher geplatzt. Ja. Aber es ist alles gut gegangen. Ja, zum Glück. Ja. So, nun sind es schon 2 Jahre ins Land gegangen. Ich könnte mir vorstellen, dass eure Ehe und euer Familienleben nun gerade nicht so rosig war die letzte Zeit. Nee, überhaupt nicht. Das war ja das Schlimme, weil er das Kind auch nicht wollte. Und er eben dann immer gesagt hat, ja, er möchte jetzt sein Leben leben und möchte frei sein und möchte eigentlich alles machen können, was er will. Familie stört er. Ja. Hat er denn mittlerweile, ich meine, das Kind ist jetzt eure Tochter 15 Monate, sagst du, hat er denn inzwischen ein wenig ein Gefühl aufbauen können zu dem Kind? Oder ist es eher so, ich will damit nichts zu tun haben? Ja, bei ihm ist das auch ein anderes Problem. Er ist halt psychisch krank auch noch. Und was hat er? Zwangsgedanken, Psychosen, Neurosen, so Sachen halt. Aber die Frage war, hat er zu dem Kind eine emotionale Bindung inzwischen? Er sagt, dass er sie mag, aber nicht bei uns leben will. Habt ihr in den letzten Monaten oder in den letzten 2 Jahren noch miteinander geschlafen? Ganz selten. Ja. Das muss ich auch sagen, das fiel mir halt auch schwer, weil ich habe halt dann immer gedacht, naja, jetzt mache ich mit ihm und wenn er dann, ich kontrolliere ihn ja nicht, wenn er dann aus dem Haus geht, fährt er dann wieder hin, macht er was. Erzählt er darüber, wenn er irgendwo war? Oder schweigt ihr beide darüber hinweg? Das Schlimme ist, er muss darüber reden, ausgerechnet mit mir. Warum? Warum muss er darüber reden? Er sagt, er hat so schlechtes Gewissen und so Schuldgefühl, dass er sagen muss. Ach so. Das heißt, du kriegst dann also brandheiß alles serviert, was er gerade wieder gemacht hat. Ja. Und seine Sexualität läuft heute auch immer noch nur in diesem Toilettenmilieu ab. Oder so in Parkanlagen oder so. Er sagt, im Moment will er nichts machen, weil er so schlechtes Gewissen hat. Mhm. Deswegen will er sich ja auch scheiden lassen. Mhm. Wie stehst du denn jetzt zu ihm? Du erzählst mir das ja relativ gelassen, wenig zornig eigentlich. Och, ich bin schon zornig, ich bin auch irgendwie traurig und fühle mich halt auch schon hintergangen, aber also ich bin halt auch so von meiner Erziehung her, dass man halt so Gefühle und so Sachen, dass man sich das alles mit sich selbst ausmacht und nicht so zeigt, ne? Naja gut, aber das ist ja schon etwas Gravierendes, was da in ihm vorgegangen ist. Es ist ja schon eigentlich gut, dass es rausgekommen ist. Es ist jetzt alles traurig für dich und für die Familie. Aber vielleicht ist das besser so, als wenn ihr ein ganzes Leben lang mit einer Lüge leben müsstet und er quasi ein Doppelleben führt. Ja, es klingt vielleicht verrückt, aber mir wäre es vielleicht sogar lieber, er hätte, würde es machen und hätte mir nichts davon gesagt. Ach so. Das heißt, du liebst den Mann schon noch immer. Hat er denn was darüber gesagt, welche Gefühle er für dich noch hat? Ja, das schwankt ja immer. Mal will er nicht. Mal liebt er mich, mal liebt er mich nicht. Also. Und jetzt ist es so, dass er sagt, er findet schon was für uns, aber es reicht halt nicht, um bei uns zu bleiben. Das andere wäre halt genauso stark oder sogar stärker. Hättest du es denn für möglich, dass das jetzt nur so ein Anfang war und dass er vielleicht sich doch irgendwann auch mal in einen Mann verlieben kann und da eine Beziehung aufbaut? Na, ich denke mir, dass er was für die Männer empfinden muss, weil ich kann mir das halt einfach nicht vorstellen, dass man jetzt einfach... Doch, das gibt's alles. Guck mal, wie viele Heteromänner das auch machen, die schnellen Sex irgendwo haben oder die zu Prostituierten gehen, wo auch keine Gefühle dabei sind. Wo es einfach nur um die Abreaktion der Sexualität geht. Das gibt es schon, aber die Frage ist ja, wie er so generell gepolt ist. Ist er ein bisexueller Mann oder ist er doch eigentlich mehr schwul und traut sich das nur nicht endgültig aus sich herauszulassen und zu leben und projiziert das jetzt oder beengt das nur in diesen sexuellen Bereich ein? Das sind ja so viele Fragen. Mhm. Frage ist ja auch, wie er ist sich unsicher, ob er dich liebt. Einmal sagt er so, einmal sagt er so. Mhm. Ne? Dann ist eine gewichtige Frage ja auch, ob er dich begehrt. Hört sich nicht mehr so an, als würde er dich begehren, ne, wenn ihr nur so selten Sex miteinander habt. Ja gut, er sagt halt auch, dass es nicht ging, dass es deswegen auch mit Männern im Moment nichts macht, weil nichts laufen würde gerade. Kriegt ja auch viel Medikamente. Hinzu kommt natürlich, nachdem du mir das gerade erzählt hast, dass er auch psychisch erkrankt ist, dass er eigentlich auch in die Obhut eines guten Therapeuten oder eines Psychiaters gehört. Ist er denn? Ist er? Er ist schon ziemlich lange in der Klinik. Und hast du den Eindruck, dass ihm doch gut geholfen wird oder dass man gut mit ihm arbeitet dort? Er hat selber gemeint, es hat für ihn keine Veränderung gegeben. Wichtig finde ich, dass er für sich eine Klärung finden muss. Was bin ich, dass er diese Frage beantworten kann? Und was will ich vor allen Dingen? Wohin will ich? Aber so wie du es jetzt beschrieben hast, eure Situation, Andrea, glaube ich wirklich, dass es klüger ist, erstmal Distanz auf Distanz zu gehen. Vielleicht hat das irgendwann nochmal eine Perspektive, wenn er mehr weiß oder auch vielleicht auch mehr gelebt hat, was er will. Aber so klingt es nicht gut. Vielleicht gelingt es euch ja sogar auf der guten freundschaftlichen Basis verbunden zu bleiben. Es ist halt nur schwer, wenn man so lange praktisch ein Paar war und dann irgendwann gemeint, er kommt und wir sind gut Freunde oder so. Klar. Mich wundert allerdings aber auch, Andrea, muss ich sagen, dass du nicht doch noch mehr zornig bist, was seine Einstellung gegenüber dem Kind anbelangt. Schwul sein hin, schwul sein her. Sex hin, Sex her. Es ist sein Kind. Und irgendwann nimmt man das doch auch an oder erwartet als Mutter, dass er, der Vater, das Kind auch annimmt und es liebt über alles. Ja gut, er sagt, er hat nie Kinder gewollt. Ja, aber das ist ein Schock, dass ich ein Kind kriege. Macht er dir da Vorwürfe, dass du nicht richtig... Am Anfang hat er es gemacht, Wobei es ja so ist, ich habe mir von Anfang an gesagt, dass ich gern ein Kind will, habe also auch nie verhütet. Und es hat halt nur ziemlich lange gedauert, bis ich schwanger geworden bin. Gut, er hätte das ja auch, er hätte ja auch verhüten können, also ist ja auch sein Ding. War eigentlich so der Sex mit ihm früher gut? Oder hast du schon immer gedacht, na, irgendwie ist der schon gebremst und irgendwas stimmt da nicht? Naja, das ist ja das, was mich so irritiert. Wir hatten unheimlich Spaß im Bett, wir haben ziemlich viel ausprobiert. Und deswegen kann ich es mir eigentlich auch nicht vorstellen, mal. Naja, ich kann dir sagen, wir haben ja auch Analverkehr gemacht zum Beispiel. Und ich meine, was kann er dann für einen Mann auch anders kriegen? Ja, ja. Also ich meine. Ja, sicher, aber wenn er das so klar sagt, glaube ich, wird da schon was dran sein. Das wird ja nicht zum nur so dahinsagen, leichtfertig, dass er sein Leben leben will. Und ich finde, dass du ihn nicht halten solltest, Andrea. Ich glaube, das ist das Klügere, ihn loszulassen. In der Hoffnung vielleicht, dass irgendwann nochmal was entsteht. Aber ich glaube, im Moment ist das Allerbeste. Für euch alle. Ja, auch wenn es nicht leicht ist. Bitte? Auch wenn es nicht ganz leicht ist. Genau, das glaube ich schon, ja. Alles Gute. Gut, danke. Tschüss. Tschüss, Andrea. Telefonnummer 0800 5678 111. Faxnummer 0800 5678 110. Und jetzt freue ich mich, begrüßen zu können Sebastian, 41 Jahre alt. Hallo. Hallo Domian. Mit Sebastian habe ich am Freitag kurz geredet. Da habt ihr alle wahrscheinlich nichts mehr mitbekommen, weil wir einen Sendeausfall hatten wegen des schweren Gewitters. Und die Zeit war dann so kurz bemessen, dass ich gesagt habe, komm, wir reden am Montag nochmal neu miteinander. Ja. So war es. Jetzt knistert die Leitung ein bisschen. Ja. Aber ich hoffe, das kriegen wir hin. Okay. Du sollst vielleicht mal den Hörer relativ still halten, falls da irgendwas in der Schnur drin ist. Ja. Also, die Leute werden sich schon wundern, der Domian redet da jemanden als Sebastian an, aber die Stimme klingt ja doch eher unmännlich. Naja, wenn ich mir Mühe gebe, kann ich auch sehr männlich klingen. Also, wir lösen das Rätsel mal kurz auf. Du bist ein transsexueller Mensch. Ja. Nicht? Du bist im Körper einer Frau geboren. Im Körper einer Frau. Als Mädchen bin ich auf die Welt gekommen. Als Mädchen, genau, als Mädchen geboren. Hast dich, soweit war unser Gespräch, hast dich soweit behandeln lassen, dass du die Brüste sind weg, ja. Du hast eine Hormonbehandlung machen lassen und du hast dich kastrieren lassen. Genau, für Eierstöcke und Gebärmutter werden. Ist also raus, aber du hast noch eine Scheide. Genau. Und hast auch ein voll intaktes Empfindungsvermögen im Genitalbereich. Ja, das ist mir auch wichtig. Das würde wahrscheinlich Verlust gehen, wenn ich mir jetzt einen Penisaufbau da noch antun würde. Was genau. Möglich ist, aber mit sehr hohen Risiken verbunden. Ja, und an der Stelle so ungefähr waren wir ja stehen geblieben am Freitag. Da habe ich gesagt, das wundert mich so ein bisschen, weil ich so oft schon von transsexuellen Menschen gehört habe, dass sie das Geschlechtsteil, mit dem sie geboren wurden, eigentlich hassen. Und damit gar nichts anfangen können. Aber du sagst, dass ich empfinde sogar einen Orgasmus mit meinem Geschlechtsteil noch. Ja, das ist bei mir noch möglich. Und es ekelt dich auch nicht anzufassen und so weiter? Also für mich ist Transsexualität, wie das ja so umgangssprachlich heißt, eher ein Transidentitätsproblem. Genau. Ein Geschlechtsrollenkonflikt. Genau. Ja. Und das ist auch das, was ich von anderen Betroffenen immer mehr mitbekomme. Mhm. Also vielleicht ist das in der anderen Richtung etwas anders, dass es da mehr so eine sexuelle Ebene des Problems gibt. Mhm. Aber bei Frau zu Mann Transsexuellen ist das eigentlich eher so, dass es eher ein Identitätsproblem ist. Ja. Nochmal zu dem Körper. Die Brüste sind operativ entfernt worden. Ja. Deine Brüste. Du hattest. Jetzt ist das ja schon kurios. Jetzt sehe ich einen, ich versuche mir das gerade vorzustellen, den Sebastian vorzustellen. Ich sehe einen Mann vor mir, genau. Ne, der wahrscheinlich aussieht wie jeder andere Mann auch. Auf der Straße würde es gar nicht auffallen. Ja. Aber wenn ich dich in der Sauna sehe, würde ich denken, ups, was ist das denn für ein Mann? Da fehlt was, ich könnte mir vorstellen, dass das große Probleme im normalen Leben mit sich bringt. Im normalen Leben habe ich eine Prothese und das würde ich da auch nicht unbedingt in der Sauna kundtun. Wie, du hast eine Prothese? Ich habe eine Prothese. Die eine Penisprothese? Eine Penisprothese, die kann man ankleben. Ach, also, ja. Das ist ja völlig verrückt, das habe ich aber nie gehört. Eine Penisprothese, die man ankleben kann? An den Körper, ja. Die so auf die Vagina aufkleben? Ja, so auf Schambein, oberhalb vom Schambein. Und die Prothese ist aber nicht irrigiert? Nein, das ist eine ganz normale Penisprothese, unerregiert. Das heißt, wenn du eine Badehose anziehst, denkt man, du hast einen Penis. Genau. Wann benutzt du diese Penisprothese? Schon Wenn ich zum Beispiel, wenn ich ins Schwimmbad oder in die Sauna gehe. Aber auch in der Sauna, wenn man ganz nackig rumläuft, wie kann man das nicht erkennen als Prothese? Naja, aber ich habe da erstmal ein Handtuch noch drüber. Wo kauft man denn sowas überhaupt? Oh, da müsste ich jetzt Werbung machen für den Herrn, der die herstellt. So, das gibt's nämlich nur einmalig und dieser Herr sitzt in Australien und man findet es im Internet und der Penis-Prothese ist. Das ist ja schrill. Und die fällt nicht ab beim Gehen? Nein, das ist richtig gut festgeklebt. Aber wenn du mal dann Pipi machen musst, dann musst du die Prothese wegnehmen, ne? Nein, ein bisschen hochschieben vielleicht. Also Sauna und in der Badeanstalt, unter der Badehose. Genau. Die ziehst du dir an. Ja. Ich überlege gerade, ich muss mich mal sehr konzentrieren bei transsexuellen Menschen mit ihrer sexuellen Orientierung. Du warst vorher eine Frau, warst du vorher eine heterosexuelle Frau? Ich habe heterosexuell gelebt, ja. Hast also heterosexuell gelebt? Mit männlichen Partner mehrere Jahre zusammen. Du warst also, hattest Interesse an Männern. Ja. Wie ist es heute, wo du fast auch ein Mann bist? Immer noch so, und das ist auch eine sehr große Ausnahme unter den Frau zum Mann Transsexuellen. Also die meisten sind dann schon, also vorher haben halt vorher lesbisch gelebt und sind dann hinterher nach ihrer Angleichung eben heterosexuell. Also eigentlich bist du jetzt schwul, ne? kann man so sagen, hast aber keinen Penis. Ich könnte mir vorstellen, dass es gewisse geringfügige Probleme in der schwulen Szene gibt. Genau, oder? Deswegen habe ich auch angerufen bei dir, das ist nämlich genau mein Problem. Ich bin nämlich jemand, der damit sehr offen umgeht und ich habe im Internet auf diversen Seiten, nicht nur auf schwulen Seiten, sondern auch auf heterosexuellen, bisexuellen oder transsexuellen Seiten Kontaktanzeigen stehen und ich schreibe halt auch immer sehr offen da rein, was mit mir los ist. Ich also als Mädchen geboren wurde und jetzt als Mann lebe und ein bisschen halt so beschreiben, wie ich halt aussehe, dass halt keine Brüste mehr da sind und naja, und normalerweise habe ich da wenig Probleme mit. Und die einzige Schwierigkeit, die jetzt mehrfach halt aufgetreten ist, ist, wenn ich halt auf Schulenseiten inseriert habe, dass ich da also ganz blöd angemacht worden bin. Einmal war es zum Beispiel so, dass man mir nahegelegt hat, halt auf diesen Seiten nicht mehr zu inserieren. Ich soll es doch woanders dann probieren. Ehrlich? Wer hat das nahegelegt? Die Betreiber der Seiten? Weiß ich leider nicht mehr. Ich kann es nicht nachvollziehen. Es ist eine Seite gewesen, ich konnte es jetzt sagen, aber ich weiß nicht, ob ich dann Ärger kriege. Nee, musst du ja auch nicht sagen. Ist auch nicht so ganz wichtig. Es ist eine schwule Seite gewesen, wo Kontaktanzeigen halt platziert wurden. Interessant ist für mich nur die Reaktion, dass die Schwulen darauf dann so reagieren. Wie ist es denn so im normalen Leben, wenn du, als ich jetzt in der Kneipe jemanden kennenlernst? Gibt es das überhaupt? Gehst du so aus und baggerst Leute an draußen? Nee, das mache ich überhaupt nicht. Also das liegt daran, dass ich hier in der Großstadt bin und wenn ich jetzt hier in die Szene gehen würde und würde das da irgendjemand kundtun, ich denke mir, das würde die Runde machen. Du wärst bekannt wie ein bunter Hund, genau. Ja, genau. Das heißt, ich gehe davon aus, dass du recht große Schwierigkeiten hast, ein erfülltes Sexualleben zu haben. Ich sag's mal so, also auf diese Kontaktanzeigen, auf diesen transsexuellen Seiten oder auf diesen Bi- oder Hetero-Seiten, da bekomme ich sehr viele Zuschriften, fast 10 Stück am Tag. Und da suche ich mir dann schon diejenigen aus. Ich denke, die haben das wenigstens gelesen. Stimmt, eigentlich bist du doch die ideale Partnerin oder Partner für einen bisexuellen Mann. Habe ich mir auch gedacht und dann bin ich am Donnerstag in einem schwulen Chatroom gewesen und habe da halt gefragt, ob jemand bisexuell ist und bin auch mit jemand ins Gespräch gekommen und habe dann auch so gefragt, was magst du denn Besonderes an Männern und was Besonderes an Frauen und habe dann gesagt, ja, wie wäre es denn, wenn du das alles in einer Person bekommen könntest, ne? Das ist doch eigentlich das Ideale sein. Ja, praktisch, ja. Und habe dann diesen Menschen auch gesagt, was mit mir los ist und da kam dann plötzlich als Antwort, transsexuell, tut mir leid, ist nicht meine Welt. Habe ich noch gefragt, hast du irgendwelche Probleme mit Transsexuellen oder was für Erfahrungen hast du denn damit gemacht? Und da kam dann als Antwort, ja, ich habe keine Lust mehr mit dir zu chatten. Klar, vielleicht wenn man sich wieder um Indie-Man hineinversetzt, die sind halt, wenn sie bisexuell sind, sind die scharf, wenn, dann mit einem Mann. Und wenn mit einer Frau, dann halt auch mit einer, ich sag jetzt mal, ohne dich abwerten zu wollen, mit einer richtigen Frau zu schlafen. Wann hattest du deinen letzten erfüllten Sex? Das ist 2 Tage her. Was? Ah ja, 2 Tage. Also um die Sexualität geht es mir auch gar nicht. Ich würde mir halt wieder eine Partnerschaft wünschen, weil ich doch von meiner Sozialisation her so gestrickt bin, dass ich halt gerne was Längerfristiges hätte. Ich sag jetzt mal so One-Night-Stands zu finden, das ist nicht das Problem. Wobei man da eher in meiner Situation an Leute gerät, die dann halt gerade einem deswegen wollen, weil man so was Besonderes ist. Und das ist auch nicht so unbedingt der Brüller. Lass mich trotzdem noch einmal zu dieser Sexualität fragen. Ich stelle mir das sehr, sehr, sehr merkwürdig vor, um es mal noch gelinde auszudrücken, wenn ich mich in dich hineinversetze. Du bist eine von der Identität her ein Mann. Und dann schläfst du mit einem Mann, aber hast das sexuelle Empfinden einer Frau. Aber es ist so. Schon verrückt. Den Penisaufbau, wie man das ja auch machen könnte, machst du das nicht, weil du so ein letztendlich gutes Verhältnis zu deinem Geschlechtsteil hast? Oder hat das andere Ursachen, Gründe auch, dass du Angst vor der Operation hast oder was? Nee, ich habe mich damit ausgesöhnt, sag ich mal. Also es war bei mir am Anfang schon auch so, dass ich da einen regelrechten Hass drauf hatte. Und mittlerweile hat sich das gelegt, weil auch dieser ganze äußere Druck halt weg ist. Ich werde jetzt als Mann wahrgenommen und das ist für mich halt wichtig. Und die Sexualität spielt für mich da eher eine untergeordnete Rolle. Es ist halt nur immer dann wichtig, wenn ich irgendwie auf der Suche nach Partnerschaft und sexuellen Beziehungen halt bin. Wie lange lebst du jetzt schon so, wie du dich jetzt mir beschrieben hast? In diesem Körper so? Ich habe so Vornamensänderung 96 beantragt, 97 war die durch, da war auch die Brust-OP, 99 bin ich kastriert worden und meine ganzen Papiere habe ich seit 2000. Ah, das ist also noch nicht so sehr lange. Und in dieser Zeit gab es noch keine Partnerschaft, vermute ich? Also in dieser Zeit, wo ich auf dem Weg war, bis die Papiere zu Ende waren, hatte ich auch irgendwie überhaupt kein Interesse an sexuellen Beziehungen. Also ich habe damals in einer hessischen Kleinstadt gelebt und hatte fast ausschließlich Kontakte zu schwulen Männern, Freundschaften, Bekanntschaften zu schwulen Männern. Und da gab es auch überhaupt keine Probleme. Das ging super. Und dann bin ich halt umgezogen und lebe jetzt in einer anderen Stadt. Und habe jetzt so das Internet als Kontaktmarkt entdeckt. Und seitdem habe ich dann plötzlich dieses Problem, dass man mir da so negativ gegenübertritt in der schwulen Szene. Das finde ich sehr merkwürdig und auch ziemlich beschissen, muss ich sagen. Das schockiert mich ehrlich gesagt auch. Ja. Das finde ich eigentlich auch sehr merkwürdig. Und die Gefahr besteht, wie du es ja gerade eben auch angedeutet hast, dass du irgendwelche seltsamen Köpfe anziehst, die so auf eher so perversere Sachen stehen vielleicht. Ne? Ja, das kommt auch noch dazu. Was machst du vom Beruf, wenn ich fragen darf? ich habe Biologie studiert. Ja. Und das in so einer Richtung, Molekularbiologie, auch so ein bisschen nach, was ich auf der Suche nach mir selber halt war. Ach so. Ich für mich selber immer gedacht habe, ich wäre ein Hermaphrodit und dann, wenn ich das studiere, so. Dann weißt du Bescheid über dich selbst. Medizin, dann, ich war also irgendwie das ganze Leben auf der Suche nach mir selber, weil ich halt diesen Begriff Transsexualität für mich nicht angewandt habe. Ich dachte immer, das sind Männer, die als Frauen leben wollen und. Ja. Und ich gesagt habe, bei mir ist es halt umgedreht, dann haben alle gesagt, da musst du aber auf Frauen stehen. Ja, bei mir auch nicht so. Und arbeitest jetzt als Wissenschaftler? Genau. Als Wissenschaftler. Also, ich finde, dass du eine sehr, sehr, sehr sympathische, angenehme Ausstrahlung hast. Und es muss dir beim Teufel zugehen, wenn du keinen Typ findest, Mann. Tja. Also. Aber ich glaube auch, dass letztendlich, wenn du auch viele Misserfolgserlebnisse haben wirst, das Internet eine gute Kontaktbörse ist für so etwas. Um da auf sich aufmerksam zu machen und um Leute zu finden. Ja, ich habe auch schon mal überlegt, ob man nicht irgendwie so einen Yahoo-Club gründet oder irgendwie eine Homepage ins Netz stellt. Vielleicht sowas, ja klar. Sich mit anderen vielleicht zusammentut. Ja. Da habe ich auch gedacht, vielleicht kannst du mir da ein bisschen helfen. Vielleicht findet sich ja irgendein Schwuler, der mit so einem Transmann, so nennt man so Leute wie mir, zusammenlebt, der dann vielleicht irgendwie sich mal bei euch meldet. Gerne. Vielleicht ein Briefchen an mich hinterlässt oder würden so. Würden wir gerne behilflich sein, ja. Weil das Problem ist, dass die Kontakte, wenn die Leute ihre Personenstandsänderung durchhaben, die verlieren sich dann. Ja, die Leute kommen immer nur in Selbsthilfegruppen und wenn halt irgendein Problem ist. Also, wenn sich bei uns jemand meldet, nach unserem netten Gespräch. Genau, ein schwuler Mann oder ein Transmann, der mit einem schwulen Partner zusammenlebt oder einem Bi-Partner zusammenlebt. Geben wir es weiter an dich. Ungeheuer Freund. Machen wir, auf jeden Fall. Ich wünsche alles Gute und toi toi toi bei der Partnersuche. Ja, danke schön. Auf Wiedersehen, Sebastian. Tschüss. Ciao. Das war Sebastian. Jetzt kommt Uli. Und Uli ist 30 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo. Ach so, jetzt bin ich, ich dachte, jetzt ein Mann kommt jetzt. Wo sind wir hier? Uli ist eine Frau. Ja, jawohl. Eine 30-jährige junge Frau. Genau. Um was geht's? Um was geht's? Es geht um die Faszination Stimme. Aha. Und ich bin ein Mann. Und du bist ein Mann? Mhm. Also doch jetzt, oder was? Ja, wir wollten dich ein bisschen ärgern. Aha. Ja, und ich habe die Begabung, auch als Frau zu sprechen, Domi. Ja, aber du bist ein Mann, jetzt mal ganz ernst. Ja, ganz ernst, ich bin ein Mann und ich verdiene mit meiner Stimme mein Geld. Das schalt jetzt mal um. Ja. Mhm. Also du bist ein Typ. Ja, ich bin ein Typ. Du bist ein Typ. Ganz genau. Macht mich ja völlig weg hier. Ja. Mann, es ist schon so heiß. Ich denke, ich halluziniere schon. Nicht heiß? Ich gehe mal davon aus, dass du, wenn du schon solche Spielchen hier mit mir treibst, dass du auch solche Spielchen mit anderen Männern treibst. Korrekt. Das heißt, du bist auf Sexlines. Ja. Und verarscht unsere Geschlechtsgenossen, meine Geschlechtsgenossen. Unsere Geschlechtsgenossen. Unsere. Unsere, genau. Also verarschst du sie nur? Wie drüben. Wie hüben, wie drüben? Gays. Ach so. Frauen, ja. Männer, ja. Jeglicher Art. Ja. Bist du einfach nur so auf diesen Lines oder verdienst du dein Geld auch damit? Ich verdiene mit meiner Stimme mein Geld. Mhm. Soweit würde ich das jetzt gern stehen lassen. Ich habe schon Filme synchronisiert. Ja. Entsprechende Filme. Ja. Als Frau. Ja. Und das ist eine Einnahmequelle von meiner Person. Ja. Sehr wichtige. Also die Stimme finanziert dich. Meine Stimme ist mein Kapital, genau wie bei dir. Ja. Fast. Ja. Nebenbei. Aber die Hauptfinanzquelle geht über Sexlines. Ja. Ja. Die Aufträge der Synchronisationsaufgaben sind halt nicht so immens. Das ist nicht verrückt, so wie du jetzt redest, ne? Könntest du auch, ich sage, das ist verrückt, so wie du jetzt gerade redest, könntest du auch als etwas maskulinere Frau durchgehen. Ja, das ist ja auch Sinn und Zweck. Ich kann auch jede Altersstufe. Wenn du mir jetzt eine Altersstufe sagst, versuche ich das naive. Geh mal 18. Auf. Ich gebe dir meine 18. Ja? Ja, hallo? Wer bist du? Ja, jetzt klingt das ein bisschen übertrieben. So wo was wissen. Also, ja, muss es ja auch ein bisschen. Ja, ja. Aber geh mal in deine ganz normale Alltagsstimme. Ja, meine Alltagsstimme hörst du jetzt. Das ist die, ja? Und kannst du noch tiefer gehen, noch männlicher klingen? Nein. Nein, das geht dann nicht. Also noch tiefer, höchstens singen ja, aber ja. Sprechen Sie mich jetzt ganz normal. Wie hast du das entdeckt, dass du mit deiner Stimme Geld verdienen kannst? Ja, das ist ganz kurios. Ich war früher oftmals in Radiosendungen, habe eine Partnerin gesucht und darüber hinweg hat mich ein Produzent, ist an mich herangetreten und hat mich eingeladen zum Casting, zum Stimmcasting. Ja. Wir haben uns unterhalten und hat mir dieses skurrile Angebot unterbreitet. Mhm. Und naja, da überlegt man schon als junger Mensch, macht man das oder macht man es nicht. Wie alt warst du da? Ich war da gerade mal 18. Gerade mal 18? Ja, gerade mal 18. Und ich habe eine recht hohe Stimme. Mhm. Ich könnte jetzt auch als, sage ich mal, 40- oder 50-Jährige durchgehen, sage ich mal. Ja. Kräftiger. Ja. Und da habe ich erstmal mit mir gehadert und habe das dann letztendlich doch mal probiert und habe festgestellt, dass man mit der Stimme sehr viel machen kann. Ich habe Chor gesungen, Tenor und so weiter, sämtliche Stimmen. Mhm. Und es gibt dann noch einen kleinen Hintergrund, den ich hier nicht erwähnen möchte, damit ich nicht erkannt werde. Ja, okay, das muss auch akzeptiert werden. Es gibt noch einen tieferen Hintergrund, dass meine Stimme mein Kapital ist. Vielleicht kannst du ein bisschen dahinter hören. Mhm. Wie geheimnisvoll. Morgen übrigens heißt unser Thema, ein Geheimnis belastet mich. Aber ich glaube, das Geheimnis belastet dich nicht, sondern das ist ein schönes Geheimnis für dich. Kein schönes Geheimnis. Vielleicht sollten wir uns morgen auch nochmal unterhalten. Aber dann fliegt es ja auf. Es ist was Ernsthaftes. Okay, dann wollen wir da nicht dran rühren. Ich möchte mit dir noch ein wenig ausführlicher reden über die Arbeit auf den Sexlines. Mhm. Du bist ein heterosexueller Mann? Ja. Ja. Genau. Bedienst aber als Frau heterosexuelle Männer. Und Frauen, ja. Und Frauen. Also ich mache lesbisch, also ja. Lesben. Und normal, hetero. Und bedienst. Und gays. Aber auch als quasi mit der jetzigen Stimme Homosexuelle. Richtig. Wie kriegst du das alles auf die Reihe? Dich da in das jegliches. Ist die Flexibilität der Erotik, sag ich mal. Man muss sich sehr gut auskennen. Also kennst du dich gut aus? Kennst du dich gut aus? Hast du Erfahrung gesammelt in allen Bereichen? Ja, wenn du das so lange machst, ich mache Domina-Gespräche. Ja, nee, ich meine real. Hast du in deinem normalen Leben. Nein, also so flexibel war ich dann doch nicht. Ich mich dann doch schon davor beschränkt, sage ich mal. Da fehlt dann vielleicht auch der Mut. Ich weiß nicht, in jedem Menschen steckt bestimmt so eine kleine Ader, aber ja. Sie wurde bis jetzt noch nicht geweckt. Ja. Nennen wir es auch ganz einfach so. Aber verrückt, wenn du dann mit einem heterosexuellen Mann als Frau redest und den Mann heiß machst. Es ist ja meist nicht das erotische Gespräch. Also das ist zwar ein großer Teil, aber das liegt am Geschick des Gesprächs. Mhm. Wie lenkt man das Gespräch? Mhm. Und dann wird es eigentlich ein ganz normales. Mhm. Ist das für dich ein ganz normaler... Ach so, man redet dann über völlig harmlose Sachen. Ja, das ist das Geschick, sage ich mal, den Menschen zu erkennen. Es gibt zwei Kategorien, würde ich sagen. Es gibt einmal das total erotische Gespräch, wo die Männer sich schon bedienen selbst und wollen dann halt nur noch eine erotische Stimme zum Abgang. Und wollen Schweinereien formulieren. Oder es gibt Menschen, die wirklich eine Beziehung suchen, und da fängt eigentlich der gewisse Zwiespalt an. Dass man die Menschen ja irgendwo... Ich könnte mir vorstellen, dass das ein, vom Gefühl her für dich ein größerer Betrug ist, wenn es um solche ernsthafteren Dinge geht, als wenn du die nur heiß machst am Telefon. Ja, das Problem ist ganz einfach, da steckt viel mehr dahinter, sag ich mal, die eigene Enttäuschung. Der eigene Wunsch nach Partnerschaft. Also dein Wunsch jetzt? Mein Wunsch, genau. Und ja, es ist mein Leben, ich lebe davon quasi. Man muss dann, das ist natürlich schwierig zu trennen, Job und Privatleben. Ist denn irgendwann einmal bei einem Gespräch schon mal was aufgeflogen? Nein, das ist die Faszination eigentlich nicht hin, dass noch keiner da ist. Absolut, ja. Und auch wenn du mit den Schwulen redest, die merken auch nicht, Mensch, der hat eigentlich mit Schwulen gar nichts im Hut. Also wenn es dann natürlich ins tiefste Detail, wenn es ein Stock, ohne es jemandem nahe zu treten, stockschwuler ist, sage ich mal. Und er versucht mich hier mit Tücherzeichen und Farben und weiß ja selbst, schätze ich mal, Bescheid, dann muss ich auch ein bisschen, ab einem gewissen Punkt passe ich dann auch. Was heißt passen? Dann versuche ich drumherum zu reden. Hast du sexuelle Empfindungen, wenn du diesen Job machst? Nette Frage. Nein. Und deshalb finde ich das auch besser, als wenn ich jetzt eine Frau wäre und die Männer verarschen würde. Denn ich habe nicht die Gefahr, dass ich mich in eine Stimme verlieben kann von einem Mann. Also die Gefahr ist bei mir geringer. Ich würde so fast auf Null setzen, da sie mich ja nicht anspricht. Frauen haben da sicherlich mehr Probleme, weil eine Stimme kann einen ja schon ein bisschen in Verlegenheit bringen. Und man kann sich durchaus in eine Stimme verlieben. Aber du könntest dich doch in eine Stimme verlieben. Aber nicht in eine männliche. Nee, aber in eine weibliche. Aber das ist eine lesbische Frau. Das ist aber so selten. Wo arbeitest du? Arbeitest du auch von zu Hause aus? Wie bitte? Arbeitest du auch von zu Hause aus? Nein, vom Büro. Vom Büro. Das ist ja lustig, dann stelle ich mir vor, du sitzt da ganz normal angezogen in deinen Altersklamotten und führst diese Gespräche. Ganz normal, genau. Und erzähle den Herren, Damen, wie auch immer, wie leicht bekleidet ich doch sei. Ja. Mach mal ein bisschen. Was soll ich machen? Ja, also wenn ich jetzt irgendein ganz normaler Anrufer und bin ziemlich tump und ziemlich wortlos, sagen wir mal so, in meinem Alter, Anfang 40, und möchte einfach von Susi, du bist ja Susi, oder wie auch immer, Chantal, von der Chantal ein bisschen angemacht werden. Ja, wie ist dein Name? Ja, ich heiße Jürgen. Hallo Jürgen, ich grüße dich, hier ist die Chantal. Hallo Chantal. Na, was machst du denn so spät noch? Ach, ich sitze hier zu Hause und langweile mich ein bisschen, bin gerade von der Arbeit gekommen, habe mir gerade ein Bier aufgemacht. Fühle mich auch ein bisschen einsam. Möchten Sie entspannen? Ja, sehr gerne. Ja? Alleine oder lieber zu zweit? Ich würde mich gerne mit dir ein bisschen entspannen. Mit mir? Ja. Ah, du weißt doch gar nicht, wie ich ausschaue. Ja, beschreib dich doch mal. Du gehst aber ganz schön ran. Ja. Oh, bist du süß, hast eine süße Stimme. Ja, wie siehst du denn aus, Chantal? Eine Nase mit einem Gesicht. Ich bin 1,68 Meter. Wiege 65 Kilo. Grüne Augen. Ein schwarzes, kurzes Haar. Was sind so deine Vorzüge? Was kannst du besonders gut? Hey, das ist doch ganz schön intim. Irgendwie erzähl mir doch mal, wie schaust du denn aus? Ja, ich bin 1,84 Meter groß. Oh, ganz schön groß gewachsen. Ja. Und ein kleiner Freund. Das erzähle ich doch jetzt hier nicht. Uli, Mann. Ja, ich muss das natürlich ein bisschen kurz fassen. Du merkst schon, es geht auf Zeit. Ja. Wichtig ist, dass du Zeit gewinnst. Und ich würde dich jetzt dazu bringen, dass du mehr erzählst. Ja, aber dann fand ich jetzt, war die Frage nicht mit dem kleinen Mann, wie groß der kleine Mann ist, schon zu schnell? Hättest du nicht noch ein bisschen... Du wolltest ja, ich musste jetzt ein bisschen locken. Genau, du musst es ja. Ich musste dich als Reserve, weil du ein stiller Mensch bist und musst dich ein bisschen in die Psyche hineindenken. Ich muss dich kitzeln, ich muss provozieren, ich muss gucken, wie weit kann ich bei dir gehen. Ja. Und wenn das jetzt nicht angekommen wäre, wäre ich ein bisschen auf die emotionale Art gegangen. Das heißt, du hättest gefragt, ob ich einsam bin oder ob ich eine Frau... Genau, ich wäre jetzt auf deinen Beruf gekommen, was du so machst und beziehungstechnisch und so weiter. Also du musst ein Gesprächsgestrick aufbauen. Du musst ein guter Psychologe sein? Ja, das muss man auch. Du musst ja sensibel sein, du musst gut Interviews führen können. Also ja, man hat auch Suizid dabei. Also man steht auch manchmal vor schwierigen Situationen. Das muss man auch mal, das darf man nicht verkennen. So, man hat auch Menschen, die wirklich sehr deprimiert sind und sehr, sehr zerstört, am Boden zerstört sind. Und dann hat man Schwierigkeiten. Schwierige Situation. Ich habe immer einen Fachmann im Hintergrund hier. Den hast du nicht. Was machst du mit jemandem, der hochgradig selbsttötungsgefährdet ist? Selbsttötungsgefährdet? Ich denke, man muss nicht immer Psychologie. Du hast auch keine Psychologie studiert. Nein. Und du hast auch eine gute Menschenkenntnis. Die habe ich natürlich auch, trotz meiner geringen Jahre. Mhm. Und ich versuche dann lebensnah zu argumentieren, zu helfen, beziehungsweise mich in die Lage hineinzuversetzen. Und wenn es nicht mehr geht, versuche ich, irgendwelche Angaben von dem Anrufer rauszubekommen. Mhm. Das hatte ich schon, dass ich einen erschießen wollte. Und also, dann habe ich natürlich auch die Polizei von benachrichtigt. Das ist eine Seite, die man vielleicht gar nicht sonst sich so überlegt, bei deinem oder bei eurem Job. Richtig, das ist meist viel mehr. Viele stellen sich nur das Gestöhne vor, das ist es wirklich nicht. Das ist eigentlich fast eine psychologische Arbeit. Ja, jetzt bin ich fast gespannt, wie lange es dauern wird, dass irgendwann ein Mann zu dir sagt, hey, bist du der Uli aus der Domian-Sendung, wenn du dich als Frau verkaufst? Mm-mm. Ich habe noch andere Stimmen, Domian. Ja, ich bin davon überzeugt, das ist ein großes Talent, ja. Es hat mich gefreut, dich kennengelernt zu haben, wenn auch nur akustisch. Wir hatten schon mal das Vergnügen miteinander. Ist es wahr? Wahrscheinlich oder so. Vor vielen Jahren. Das habe ich dann jetzt nicht mehr so in Erinnerung. Aber es hat mich gefreut, nochmal mit dir geredet zu haben. Mhm. Wünsche alles Gute. Das wünsche ich auch. Dankeschön. Und allen anderen Kolleginnen und Kollegen auch. Das ist rübergekommen. Tschüss, Uli. Dir auch. Alles Liebe für dein Team. Dankeschön. Tschüss. Ciao. 1.36 Uhr und 20 Sekunden, eine kleine Pause. Ich bin 36 und 49 Sekunden. Ich will nicht lange Pause machen, weil ich ganz gespannt bin auf den nächsten Anrufer. Hier ist Radio 1 Live und das WDR-Fernsehen mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Wir haben eine Freitemennacht. Wenn ihr mich anrufen wollt, ruft mich an. Telefonnummer 0800 5678 111. Morgen haben wir keine Freitemennacht. Morgen heißt unser Thema: Ein Geheimnis belastet mich. Und ich möchte mich mit euch demzufolge über Geheimnisse oder über ein Geheimnis unterhalten, das euch sehr belastet. Jetzt begrüße ich ganz herzlich Richard. Hallo. Hallo Richard, 30 Jahre alt. Ja. Wir beide kennen uns auch aus der Freitagssendung. Ja. Und wir hatten vereinbart, dass wir dich heute wieder anrufen. Ja. Weil wir alle ganz gespannt sind, was aus deiner Geschichte geworden ist. Hier halt, ich muss kurz erklären für die Leute, die Freitag nicht dabei waren. Du hattest vor, am Sonntag, sprich gestern, zu einem Porno-Casting zu gehen. Ne? Ja. So war das. Du hattest das irgendwie gelesen in einer Anzeige oder auf einem Cover von einer Videohülle, habe ich gesagt. Eine Videohülle, ganz genau. Dass die da Leute suchen und wir haben lange darüber beraten, ob du es tun sollst, wie das wohl so abgeht, warum du es tun solltest oder nicht solltest. So, jetzt war der Sonntag da, der Sonntag liegt hinter uns. Wie war es? Ja, es war schon erlebnisreich. Also, erzähl uns alles von Anfang an. Du kamst in einen Raum. Also zuerst kam ich in den hier Büro rein. Ja. Wie viele Leute saßen da? Da waren schon mindestens so 15 bis 20 Leute. Ach so, die sich auch beworben hatten? Ja. Alles Männer oder gemixt? Männer. Nur Männer? Ja. Wie komisch, dass die keine Frauen da. Na okay. Ja doch, die haben schon Frauen, aber die sind halt dann separat. Oder wie? Verstehe. Also 15 Jungs waren da. Also was ich zuerst im Büro gesehen, insgesamt waren wir vielleicht dann später 30 oder so. Das, ja. Das war ein bisschen zu viel und das war auch ein bisschen ein Problem für mich. Ja. Also zuerst bin ich mal ins Büro, habe ich meinen Personalausweis da vorgelegt und den AIDS-Test. Mhm. Da musste ich sowas unterschreiben, dass ich da freiwillig mitmache und dass ich auch wirklich von allen Krankheiten, dass ich keine Krankheiten habe. Ja. Und... ja, und dass ich halt dann auf Gage verzichte, weil das halt das erste Mal ist. Aber du musstest nicht zahlen? Nein, ich musste nicht zahlen. Ah, gut. Ich hatte dich ja vorgewarnt. Lass da bloß kein Geld. Ja. Ja. Und ja, dann ist das Casting selber ist dann in einer Diskothek stattgefunden. Ja. In der Nähe, da seid ihr dann alle hingegangen, oder wie? Ja, das war vielleicht so 100 Meter von dem Büro, war dann eine Diskothek. Ja, gut, da seid ihr alle hingegangen. Du bist da auch hingegangen. Ja. Und musstest du dich dann ausziehen? Ja. In der Diskothek? Ja. Und da waren ganz viele Leute da? Ja, zuerst war es so, dass wir halt dann, haben wir erstmal abgewartet, wie es genau funktioniert und so. Dann hat uns der Produzent und Regisseur das uns dann so erklärt. Mhm. Ja, wie das so ungefähr abgeht. Ich meine, soll ich das erzählen? Ja, klar. Also die Frage vorher nochmal, ihr wurdet also nicht einzeln begutachtet? Nee, nee. Du musstest dich nicht nackt vor irgendjemand hinstellen, der dich dann rumgedreht hat und gesagt, naja, okay, so mit dem können wir es machen. So lief es nicht. Nein. Es ging halt, ja, zuerst war es ja noch so, dass wir weil die gemeint haben, also aus rechtlichen Gründen müssen sie nochmal uns filmen mit Personalausweis, ob wir auch wirklich alle volljährig sind. Ah ja, gut. Also wurde das Gesicht. Was hat der Regisseur gesagt? Ja. Ja, und was halt dann so abgeht, dass es halt wichtig ist, darf ich das jetzt wirklich so, es klingt ein bisschen... Naja, wenn es jetzt zu hart wird, bremse ich dich ab. Ja, ich meine, es ist halt wichtig bei der Produktion, dass es halt viel um Sperma geht und dass man das bei der Frau ins Gesicht oder in den Mund macht. Das, ja. Das beim Casting? Ja, also das war schon ein richtiger Filmdreh. Und das Beste wäre, dass ich halt dann für einen Film aussuchen, da waren drei Männer, das waren halt schon die, was halt, das sind halt die sogenannten Profis. Ja. Und dann waren es 8 Frauen insgesamt. Und dann gab es also so eine Massensex-Szene in der Diskothek? Ja, zuerst haben mal ein oder zwei mit einer zusammen normal Geschlechtsverkehr gemacht. Du auch? Ja, auch einmal. Und ist dir das gelungen? Hast du eine Erektion bekommen? Ja. Das ist dir gelungen? Hat sich nicht geschehen, weil ja nur so viele zugucken? Ja, ich meine, mir ist es halt schon, also ich muss sagen, also dass es bei mir schon ein bisschen länger gedauert hat. Ja. Ich habe schon Überwindung gekostet, weil ich stand dann vor der Tanzfläche oder vor dem Set. Ja. Und unterm Rum waren dann lauter die Männer. Ja. Und jeder hat da rumgeschubst und das war halt ein bisschen abtönend und so. Ja, ich kann mir das vorstellen, dass es völlig schräg ist, wenn die Männer wollen sich doch alle irgendwie in Stimmung bringen. Ja. Dann stehst du da mit so und so vielen Männern, die gerade Hand an sich legen, um in die entsprechende Stimmung zu kommen. War es so? Mhm. Und dann hat er mal zwischendurch gerufen, jetzt braucht er mal einen, der was gut ficken kann. Ja, so lass es nicht. Also, nein, das hier ist eine Dokumentation. So geht es halt bei pornografischen Produktionen ja. zu. Ne? Wir geben das ja nur so wieder, wie der Mann das gesagt hat. Ja. Ja. Und dann hat er und dann später mal gesagt, jetzt brauchst du zwei, die was gut spritzen können oder so. Ja. Und die haben dann auch wieder drauf ejakuliert, kann man das so sagen. So. Und das hast du dann auch gemacht. Ja. Und das ist dir auch gelungen. Ja. Und welche Gefühle hast du dabei gehabt? Nein, ich eigentlich nicht. Ich war halt total verspannt oder so. Ich habe also später war es besser. Also ich habe das insgesamt 3-mal gemacht. Also du bist 3-mal zu einem Orgasmus gekommen? Ja. Also ich meine, das war. Also warst du so verspannt, aber auch nicht, ne? Ja, Anfang. Also 2 Stunden hat schon gedauert, bis ich dann mal zum Zug kam oder ja. so. Also es klingt, ich finde es klingt sehr äußerst unappetitlich und äußerst. Ja, ist es ja auch. Banal und primitiv und. Es ist auch sehr primitiv und das war jetzt auch das Schönste, weil es gibt noch, es ist noch eine Szene gekommen, die war noch primitiver. Ja, deute es mal an, sag's mal nicht so genau. Natursekt. Ah ja. Also mir sage ich jetzt, also ich glaube, das war schon viel gesagt. Ja, ja. Aber da habe ich nicht mitgemacht, weil das war mir zu eklig. Hey. Wie lange hat die ganze Sache gedauert? Also um 11 hat es oder so 11:30 hat es angefangen bis abends um 8:30, also fast 10 Stunden. Fast 10 Stunden. Ja. Wie war denn die Stimmung da mit so vielen Leuten? Ja, teilweise war es lustig irgendwie, weil jeder hat sich so unterhalten mit denen. Ja. Ihr habt natürlich nicht mit Kondomen Sex gehabt. Nein. Und ja, dann gab es zwei so Animierfrauen, wie sie sie genannt hat, also die was halt da gesagt haben, dass die Männer da bei Stange gehalten hätten. Es gab sicherlich auch Männer, denen das nicht gelungen ist, ne? Ja, der hat ein paar rausgeschmissen und auf eine ganz fiese Art, wie ich finde, oder so. Ja. So, wie bist du denn jetzt bei denen angekommen? Ja, das Problem war halt für ihn, dass ich halt nicht zu schnell kam. Also, dass du zu schnell kamst? Dass ich nicht zu schnell kam. Ich habe da mindestens eine Viertelstunde gebraucht. Ach so, ich dachte, die finden das gut, wenn man nicht so schnell kommt. Nee, in der Film ist es wichtig, dass man viel Sperma und das, hat. Und das müssen wir jetzt so sagen. Jetzt, ja, man muss es so sagen, wir ergötzen uns nicht daran, sondern du berichtest nur das, was du erlebt hast am Montag genau. bei dieser Produktion. Ja. Und wir haben alle schon gesagt, dass wir es äußerst unappetitlich und bescheuert finden letztendlich, aber du gibst es nur wieder, was du erlebt hast. Wie ist denn jetzt die Beurteilung gewesen? Wollen die mit dir zusammen was machen? Ja, ich habe jetzt am Montag halt, also am kommenden Montag habe ich jetzt den nächsten Drehtermin. Das heißt, du willst dann, obwohl du das auch so schlecht bewertest und... Ich meine, nur an dem Tag war es schlecht. Ich denke jetzt mal, dass bei dem nächsten Dreh etwas besser wird, weil da die Leute ausgesucht wurden. Also. Ah, und das sind auch wenigere dann? Ja. Ja, und was kriegst du dafür? Ich schätze mal so 50 Euro, also weil ich halt noch am Anfang bin und ich werde jetzt erst eingearbeitet. Was heißt, schätz mal, haben die keine klare, keine eindeutige Zahl gesagt? Ja, so durchschnittlich pro Film oder so, wenn man gut ist, so 250 Euro am Tag. Das ist aber nicht viel. Nee. Die also machen, die große Kohle mache ich da wahrscheinlich nicht. Nee, aber die machen die große Kohle damit. Ja. Und das ist das Ärgerliche, ne? Vor allem der Produzent, der lässt da die Leute kommen, mitmachen und zahlt da nichts fast oder so. Ich habe ja jetzt in der Erinnerung aus unserem Gespräch am Freitag, ist mir ja hängen geblieben, dass du da in erster Linie auch hingehst, um Frauen kennenzulernen. Ne? Ja, aber das kann ich vergessen, obwohl wirklich sehr hübsche Frauen sind. Das habe ich dir gesagt, das kannst du vergessen. Ja, ich meine, ich bin auch wirklich nicht. Ich habe jetzt bloß gemeint, dass ich halt da meine sexuellen Vorlieben da ausgeben könnte oder so dadurch, aber... Aber das wird auch nicht der Fall sein. Ja, ich meine, das macht schon Spaß. Irgendwie hat es schon Spaß gemacht, weil ich das erste Mal durfte ich eine Silikontitte anlangen, das wusste ich nicht, wie das anfühlt. Aber es muss dich doch, so wie du es gerade beschrieben hast, und so hast du es ja eigentlich auch empfunden, wie du mir das gerade so zwischen den Zeilen gesagt hast. Ja, ich meine, aber... Du musst dich doch eigentlich auch angeekelt haben. Anfangs, aber das habe ich dann irgendwie verfinden oder so, weil mich weil halt wirklich die Frauen mich so, also das waren wirklich bildhübsch, also ich habe mich gefragt, warum manche wirklich das machen. Ja, so, jetzt bleibt aber immer noch das große Argument übrig, dass dort ungeschützter Geschlechtsverkehr praktiziert wird. Und das ist ein Argument, was man überhaupt nicht entkräften kann. Da kann man ja mit 1000 AIDS-Tests ankommen, das hat ja gar keine Aussage. Ja, da hat uns halt Tipps gegeben, wie man sich halt vor so Pilzen schützen kann oder... Ja, aber es geht ja nicht nur um Pilze, sondern es geht halt um sehr ernste Krankheiten von Hepatitis C, AIDS und was es auch an schweren Infektionen sonst noch so gibt. Das bist du bereit, alles in Kauf zu nehmen oder das Risiko einzugehen, dass du dir da so etwas holst? Ja, ich weiß nicht, also ich möchte mir das jetzt beim nächsten Mal nochmal anschauen. Richard, ich will dir sagen, für ein paar lumpige 50 Euro... Kannst du doch nicht deine Gesundheit da aufs Spiel setzen, Mensch? Nee, eigentlich nicht. Du hast doch einen Job, ne? Nee, du machst eine Umschulung gerade, ne? Ja. Ja, siehst du. Arbeite lieber da und pump da deine ganze Energie rein und such dir die Mädels, so wie alle Leute, die sich ihre Mädels suchen. Aber lass die Finger doch davon, Mensch. Du wirst da ausgenutzt, ausgebeutet, bis zum geht nicht mehr. Bist in einem ganz schmuddeligen Milieu. Ich meine, du hast es ja erlebt, ich muss es dir ja nicht erzählen. Mhm. Ja. Ja, das kann man jetzt so sagen, aber ich meine... Okay, das ist deine... Ich habe aber schon ein paar schöne Sachen auch erlebt, also was viele Frauen, Männer träumen. Ja, gut, du bist ein 30-jähriger Mann, ich habe dir meine Meinung gesagt, und das ist deine Gesundheit eben auch. Ne? Mhm. Ich argumentiere überhaupt nicht moralisch, es geht mir hauptsächlich um die Gesundheitsgeschichte. Ja, moralisch kann man das, glaube ich, schon vertreten, weil... Ja. So, also du hast eine Probeaufnahme gemacht. Ja. Und es geht weiter mit eventuell 50 Euro Honorar. Mhm. Ich bin gespannt, was das für eine Karriere gibt. Ja, ich schätze mal, das wäre ich so am Wochenende, wenn ich es überhaupt so einmal im Monat oder so, ist es eigentlich und vielleicht ab und zu mal so. Ja. Das haben die mir gesagt und. Also, alles Gute, Richard. Bleib gesund bei all den ganzen Eskapaden, die du da treibst. Ja. Und vielleicht reden wir irgendwann nochmal miteinander. Ja. Im Übrigen, du hast doch gesagt, weil du mich gefragt hast, ob mir das nicht peinlich wäre, ob mich da jemand erkennen würde. Ja. Man kann da auch mit Masken drehen, aber er meint, dass er sowieso unser Gesicht nicht filmt. Mhm. Na, das glaube ich ihm nicht so recht. Ja, aber es sind schon... Die werden natürlich in erster Linie was anderes filmen als sein Gesicht, aber es kann da doch irgendwie bei so einer Massenszene mal reinrutschen. Ja, der gemeint ist, und selbst wenn man unser Gesicht sehen würde, hat er gemeint, das könnte sowieso nicht rauskommen, höchstens wir wären mal so berühmt wie Sylvester Stallone. So. Ja, das sind so Sprücheklopfer, würde ich sagen. Ein Restrisiko besteht da auch, dass man das irgendwann sieht. Na gut. Okay. Alles Gute, Richard. Okay, danke. Auf Wiederhören. Tschüss. Stefan, 25 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo, guten Abend. Hallo, Stefan. Hallo, guten Morgen. Was ist dein Thema? Mein Thema ist, um es kurz zu sagen, dass ich eine längere Beziehung habe und wir eine gemeinsame Tochter haben. Mhm. Was heißt längere Beziehung? Also knapp 7 Jahre. 7 Jahre. Und meine jetzige Freundin ist auch wieder schwanger. Mhm. Und ich habe auf... Du sagst meine jetzige Freundin, also die über die wir reden, ist schwanger. Ja, ich muss ein bisschen so erklären, dass du es verstehst. Und sie ist also auch schwanger. Und ich habe auf meiner Arbeitsstelle ein anderes Mädchen kennengelernt, mit der ich jetzt schon ungefähr seit 4-5 Monaten eine Affäre habe. Mhm. Und sie ist jetzt auch schwanger, seit knapp 3 Monaten und hat mir das vor ungefähr 2 Wochen gesagt. Das ist eigentlich jetzt nicht in Anführungszeichen das sehr große Problem, sondern das Problem dabei ist, dass ich Angst davor habe, irgendwann Schwierigkeiten zu bekommen, jetzt nicht finanziell mäßig, sondern Angst davor habe, dass dadurch meine richtige Beziehung kaputt geht, dass es irgendwie rauskommt. Das ist mir so klar. Weil sie halt durch körperliche Gründe das Kind behalten möchte, weil sie sagt, wenn ich es wegmachen lasse, kann es sein, dass ich nie mehr Kinder bekommen kann. Das hat ihr Arzt gesagt. Die Affäre. Richtig, genau. Mhm. Und ich glaube ja eigentlich auch, also sie ist ein Mädchen, wo ich sage, von meiner Menschenkenntnis her, ich vertraue ihr. Ich würde sagen, dass sie jetzt nicht jemand ist, der mir da Steine in den Weg legen will oder so. Aber ich habe einfach Angst davor, dass das durch, keine Ahnung, Streit irgendwann mal oder dass diese Affäre halt nicht so enden kann, wie man sich das vorstellt, dass es halt vernünftig endet, sondern im Krach, dass meine richtige Beziehung deswegen kaputt geht. Ja, selbst wenn sie nicht im Krach endet, Stefan, willst du denn auf Dauer so zwei parallel leben? Nein, eigentlich habe ich ja schon länger vor, also ungefähr 2 Monaten die ganze Sache zu beenden. Mit deiner alten? Nein. Also meine alte Beziehung, die ist, ach, da ist alles in Ordnung. Ich verstehe. Die Sache mit der Affäre ist einfach gewesen, weil neu kennengelernt und das war wieder dieses Single-Leben kurzzeitig und keine Ahnung, mal weggegangen, was getrunken und es hat sich einfach ergeben. Also es war nicht von mir aus, dass ich gesagt habe, ich will unbedingt noch mal ein anderes Mädchen haben oder wie auch immer. Und Die, ich sag mal, alte, in Anführungszeichen, alte Freundin ist auch schwanger im Moment. Ja. Ja. Und wie alt ist euer Kind, das ihr gemeinsam habt? Die wird jetzt 5. 5 Jahre alt. Ahnt denn deine Freundin, deine Hauptfreundin, dass da irgendwas anders läuft oder gelaufen ist? Also der Hintergrund ist, dass sie kennt sie auch. Mhm. Und also hat sie mal auf der Arbeit gesehen und so weiter. Und ich habe ihr halt erzählt, dass das andere Mädchen die Affäre was von mir wollen würde, aber ich halt ihr gesagt habe von wegen, ne, ich habe eine feste Beziehung und so weiter und so fort. Und deswegen hat sie eh schon auf dem Kicker, also auf der Arbeit, die grüßen sich auch nicht oder so, oder meine richtige Freundin ist also nicht gut auf sie zu sprechen, aber sie weiß nichts, gar nichts. Ja. Der Auslöser, dass du dich auf diese Affäre eingelassen hast, war das eine Unzufriedenheit in der Beziehung oder ein Streit gar? Es war ein Grund gewesen, der von weiter vorher einfach gewesen ist. Wir hatten uns vorher getrennt, ungefähr 1 Jahr lang. Ach so. Und wohnten auch in verschiedenen Wohnungen. Und ich habe einfach mir danach gesagt, du lebst nur einmal und führst nur einmal ein Leben. Und nimm doch einfach die schönen Erlebnisse, auch wenn es andere Frauen sein sollten. Jetzt nicht unbedingt Dame eine, sondern es war schon was auch mit Herz und Gefühl zu tun hat. Ja, als du die Affäre angefangen hast, warst du da zwischenzeitlich von deiner alten Freundin getrennt? Nein, da waren wir schon wieder zusammengezogen und das wäre natürlich jetzt du würdest besser dastehen, wenn das passiert wäre in der Zeit, wo ihr getrennt wart. Also ich meine, warst aber nicht. Nein, du spielst auch darauf an, dass ich ihr das vielleicht sage, meiner richtigen Freundin. Also ich gehe davon aus, wenn ich ihr das sage, würde diese Beziehung vorbei sein. Gut, aber darüber müssen wir jetzt reden, wie es weitergeht. Ne? Die Affäre will das Kind haben. Mhm. So, das scheint klar zu sein. Du, auch wenn du die Affäre beendest, hast du definitiv eben noch ein Kind in der Welt. Ja, klar. Und das ist die ganz große Frage, ob du jetzt mit diesem Geheimnis in deiner Beziehung bist und die Beziehung führst, mit der großen Gefahr, dass es irgendwann rauskommt, du wirst erpressbar, oder ob du reinen Tisch machst. Ja, das ist ja eben das, was ich vorhin gesagt habe. Ich glaube eigentlich zu 100%, dass ich der Affäre vertrauen kann. Ich habe nicht das Gefühl, dass sie einfach der Typ Mensch ist, der so eine linke Tour abziehen würde. Ich habe einfach nur Angst davor, dass sie sich in ihrer Einstellung mir gegenüber, also ich habe einfach das Gefühl, dass sie mir auch sehr stark vertraut. Und ja, aber es geht ja nicht nur darum, ob diese Affäre, dieses Mädel, ob die dich hält. Es geht ja auch um deine Haltung gegenüber deiner Freundin. Ich weiß, was du meinst. Du hast ja heftigst hintergangen und betrogen. Also ich hab da wahrscheinlich auch ein sehr, sehr starkes Defizit in meiner Einstellung da ihr gegenüber. Aber ich habe halt aus einer vergangenen Zeit eine Einstellung mir gefasst, das, was ich gerade gesagt habe, die finde ich selber sehr egoistisch ist, gebe ich zu. Aber ich habe einfach gesagt, mach in deinem Leben alles, wozu du Lust hast, ohne andere zu verletzen. Und indem sie es nicht weiß, verletze ich sie damit nicht. Ja, so kann man es sich leicht machen. Ne? Ja, es ist, wie gesagt, es ist ein... Würdest du eine Haltung bei ihr auch so? Würdest du das tolerieren? Nein, absolut nicht. Ja. Ich meine, es ist halt, weißt du, eine Affäre kann man ja beenden und sagen, okay, wir legen den Mantel des Schweigens da drauf. Ne? Aber es ist ein Kind da. Ja, das ist ja eben das. Dein ganzes Leben lang wird dieser Mensch dich jetzt begleiten. Das ist ja eben. Und ich könnte fast schwören und wetten, dass es irgendwann irgendwie rauskommt. Und sei es in 10 Jahren. Und dann ist der Schaden ja vielleicht noch viel, viel dramatischer, wenn du dann deiner Frau sagst, wenn deine Frau dann bemerkt, er hat mich 20 oder 15 Jahre belogen, dieser Typ. Ich meine, würdest du das Risiko eingehen, deine Beziehung, und ich liebe diese Frau, wirklich, die ist auch etwas Besonderes für mich, sonst wären wir nicht so lange zusammen. Und ich würde das Risiko eingehen, um die Frage zu beantworten. Auch aus egoistischen Gründen. Weißt du warum? Weil ich einfach ein klares und reines Gewissen haben will. Und ich möchte nicht immer irgendwie in Angst leben, dass da was rauskommt. Und weil ich letztendlich gerne, ich möchte mich so verhalten, wie andere sich mir gegenüber auch verhalten sollen. Ja, aber ich weiß nicht, was mache ich, wenn sie die Beziehung beendet? Stefan, das ist immer die große Frage bei solchen Problemen. Es ist immer die Frage. Du läufst natürlich hohes Risiko, dass sie es beendet. Es kann aber auch sein, dass ihr einen Irrenkrach habt und dass es sich wieder einrenkt und dass es okay ist. Und dass sie vielleicht, wenn sie wieder zur Besinnung kommt, dass sie sagt, auch okay, gut, dass du es mir jetzt gesagt hast. Und nicht, dass ich es vielleicht über irgendwelche anderen Leute irgendwann mal erfahre. Es kann aber auch sein, dass sie sagt, adieu, junger Mann, ne? Das war's, tschüss. Das Gefühl habe ich auch. Das ist eben die Folge deiner Haltung, wie du sie gerade beschrieben hast. Und wegen, ich will allen Spaß haben, hauptsächlich verletzt keinen. Aber du hast ja jemanden verletzt. In dem Moment, wo du dich auf eine feste Beziehung... Weißt du, so eine Haltung kannst du haben, wenn du frei bist, wenn du solo bist. Ja, aber du sagst mir jetzt das in dem Sinne so, ich soll in den sauren Apfel beißen, für das, was ich gemacht habe, muss ich die Konsequenzen tragen. Das sage ich. Ich habe aber eine Familie, die intakt ist und die sehr vernünftig intakt ist. Und das, finde ich, ist auch eine Sache, die man aufrechterhalten sollte. Deswegen habe ich auch versucht, diese Affäre zu beenden. Dass das jetzt mit dem Kind ist, ich meine, ich kann nicht sagen, dass ich nichts dafür kann. Aber es ist passiert und es war nicht gewollt. Und ich will einfach meine intakte Beziehung, meine Familie nicht gefährden. Und ich gefährde sie dadurch, weil ich einfach das Gefühl habe, dass, auch wenn es nicht kaputt geht, ich glaube nicht, dass jemals wieder eine Vertrauensbasis da wäre, die jetzt vielleicht da ist. Aber du lebst mit einer Lebenslüge, mit einer fulminanten Lebenslüge. Und die Lebenslüge wird jeden Tag größer. Und du musst immer lügen. Und du musst immer lügen, wenn du das Kind sehen willst, wenn du das Kind besuchst. Jetzt ist es ein Säugling, da musst du dich vielleicht noch nicht so drum kümmern, aber es wird... Nein, vielleicht habe ich das nicht richtig erklärt. Also ich werde mich nicht darum kümmern. Ich werde also nicht mich für das Kind sorgen, weil das habe ich eh auch schon gesagt. Warte, lass mich das erklären. Ja. Ich hab ihr gesagt, dass ich selber auch Schwierigkeiten damit habe, wenn ich darüber nachdenke, dass mein Fleisch und Blut fremd woanders aufwächst. Ja, das tut mir auch weh, weil wenn du selber Kinder hast... Ja gut, aber dafür willst du dein Fleisch und Blut am liebsten gar nicht sehen, oder was? Was soll ich denn machen? Soll ich mich mit dem Kind mein Leben lang beschäftigen und sehen, wie es aufwächst und so weiter und so fort? Und ja, gut, sie wird doch irgendwann mal einen anderen Mann kennenlernen. Es ist doch völlig egal, aber irgendwann wird dieses Kind auch nach seinem Papa fragen. Und dann sagt die Mutter, ach weißt du, der wollte damals, das war dem alles viel zu unangenehm, der wollte damit nichts mehr zu tun haben. Du verstehst mich falsch, es hat nichts damit zu tun, dass das unangenehm ist, aber wie soll ich das machen? Das ist ja das, was du sagst, soll ich mein Leben lang aus diesem Grund zwei Beziehungen führen? Ja, oder zwei Familien großziehen in dem Sinne? Nein, aber deshalb ist es dir ja unangenehm. Du willst jetzt eine klare Entscheidung für dich fällen und du sagst dich... demzufolge los von deinem anderen Kind, was du jetzt auch in die Welt gesetzt hast, für das du verantwortlich bist, dass du es in die Welt gesetzt hast. Das ist mir klar. Ich meine, finanziell und solche Sachen, da will ich auch gerade stehen für sowas. Es geht ja gar nicht ums Finanzielle. Es geht einfach um die Bindung an den Vater. Ja, aber ich gehe dahin... Du machst das wirklich alles ganz, ganz egoistisch. Du ziehst das alles so in deinem Sinne durch. Ich habe vor kurzem die Entscheidung getroffen, sehr egoistisch zu sein, weil ich durch Sachen, die nicht egoistisch waren, sehr stark verletzt wurde. Gut, und aber daraus kann man nicht die Schlussfolge ziehen, dass man alles dann auf so eine Ebene hebt, wie du es jetzt tust. Du entziehst diesem neuen Kind den Vater. Das finde ich ganz schlimm. Irgendwann wird das Kind alt sein und seine Wurzel suchen und es findet die Wurzel nicht. Du lebst ein Doppelleben und lebst immer mit einer Lüge und hast im Nacken immer dieses schlechte Gewissen, was du deiner Frau, deiner alten Freundin gegenüber hast. Und deshalb ist meine Haltung dazu, auch wenn es noch so krass und so hart ist und so risikoreich, es zu sagen, du stehst für dich, glaube ich, Stefan, für dich, wenn du dir in den Spiegel guckst, auch letztendlich hinterher besser da. Ich weiß nicht, ich kann mir das nicht vorstellen, dass es für mich eine gute Entscheidung ist, weil ich auch zu 100% davon sicher bin, dass die Beziehung, die ich jetzt habe, die längere Beziehung zu Ende sein würde, dass ich mich selber daran besser stehe. Nur weil ich ein reines Gewissen habe, aber alleine bin. Nein, weil du auch, nicht nur weil du ein reines Gewissen hast, sondern weil du dich auch ehrlich gegenüber den Leuten verhältst, die du liebst. Ja, was habe ich denn davon, wenn die Leute mich dann verlassen? Das ist die Konsequenz deines Handelns, die du dann ausbaden musst. Das hast du dir selbst eingebrockt. Ohne dein Handeln wäre das ja alles nicht so gekommen. Ja, wenn ich aber selber damit klarkomme, diese Sache zu verheimlichen und keine... Ja, aber es geht ja nicht nur um dich. Es geht ja eben auch um deine Freundin, deine alte Freundin und es geht um das neue Kind. Jetzt, Stefan, es tut mir sehr leid, die Sendung ist gleich zu Ende. Ich merke das schon. Aber ich glaube, ich habe meine Meinung und die Argumente auch hingelegt. Wir würden uns vielleicht auch eher sonst im Kreis drehen. Ich habe es dir gesagt, mehr kann ich dir nicht sagen. Du wolltest auch ja nur ein bisschen mal diskutieren über das Problem. Alles klar. Alles Gute. Ja, tschüss. Wir auch, ciao. In der Technik, Malte Imes und Kerstin Klinger. Morgen heißt unser Thema, ein Geheimnis belastet mich. Bis morgen, ciao.